بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter mit der Frage 6 aus dem Buch 200 Fragen und Antworten zur Aqidah von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakami rahmatullahu alayh. Der sagt in der sechsten Frage: Was ist das Zeichen, dass der Diener seinen Herrn liebt? Oder was ist das Zeichen der Liebe des Dieners zu seinem Herrn? Und er sagt hier, das Zeichen dafür ist, dass der Diener das liebt, was Allah liebt, und dass er das hasst oder nicht mag, was Allah nicht mag oder was Allah nicht liebt. Er befolgt seine Befehle und hält sich an seine Verbote, oder er hält sich fern von den Verboten. Er hält zu denen, die Allah liebt, und verabscheut seine Feinde. Dies, weil die Liebe und der Hass um Allahs Willen der stärkste Bund des Imans ist. Er sagt hier, dass das Zeichen dafür ist, dass der Diener das liebt, was Allah liebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt alles, außer Schirk und das, was er verboten hat, an Schlechten, was dem Menschen selber schadet. Allah liebt es nicht, wenn jemand einen mordet. Allah liebt es nicht, wenn man Unzucht begeht. Allah liebt es nicht, wenn man Alkohol trinkt. Allah liebt es nicht, wenn man Drogen nimmt. Allah liebt es nicht, wenn man Zinsen nimmt. Doch Allah subhanahu wa ta'ala liebt all das, wenn man das unterlässt. Allah liebt es, wenn man von den Sachen sich fernhält. Allah liebt es, wenn man Koran liest, wenn man betet, wenn man fastet, wenn man Gutes spricht, wenn man gut ist, wenn man seinen Charakter verbessert. All diese Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, die findet man im Koran und in der Sunna wieder. Deswegen sollte sich der Gläubige bemühen, herauszufinden, was Allah liebt und was Allah nicht liebt. Und so oft kommt es im Koran vor, sagt, das sind diejenigen, die Allah liebt, oder Allah liebt das, oder Allah liebt nicht diejenigen, die... So oft kommt das im Koran vor. Deswegen mein Ratschlag an euch: Lest den Koran durch mit einem Textmarker in der Hand und unterstreicht die Dinge in einer Farbe, die Allah liebt, in einer anderen Farbe, die Allah nicht liebt. Und so könnt ihr die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala sehr schön befolgen. Er sagt, er befolgt seine Befehle und hält sich an seine Verbote. Also er folgt dem aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil er Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und weil er natürlich ins Paradies will, hält er sich an die Gebote, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Und all diese Gebote sind gut für den Menschen. Und er geht von diesen Geboten Step by Step, Schritt für Schritt. Er versucht nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Fürchtet Allah so gut ihr könnt. Tut so viele gute Taten so gut ihr könnt. Und hält sich von seinen Verboten fern. Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, von dem versucht er so viele möglich, wenn es geht, allem fernzuhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Denn alles, was Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer aller Dinge, der Kenner der Verborgenen, der Kenner der Brüste, alles, was er verborgen hat, alles, was er verboten hat, hat er aus einer Weisheit heraus verboten. Aus Barmherzigkeit zu uns, dass, wenn wir uns dran halten, ein gutes Leben im Diesseits und ein besseres im Jenseits bekommen. Und deswegen sollte sich der Gläubige, der Allah liebt, und das ist ein Zeichen für dich selbst, wenn du Allah liebst, dass du seine Gebote einhältst und sich von seinen Verboten fernhältst. Also, dass du seine Verbote auch einhältst, dass du nicht das tust, was er dir verboten hat. Und dann sagt er weiter: Er hält zu denen, die Allah lieben, und verabscheut seine Feinde. Also, er liebt jene, die auch Allah lieben, seinesgleichen, wie wir gerade eben schon gehabt haben. Er liebt die Gläubigen, er liebt die gläubigen Männer, die gläubigen Frauen. Und er liebt alle, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und er hasst jene, die Allah subhanahu wa ta'ala hassen oder die Allah subhanahu wa ta'ala befeindet sind, die gegen Allah subhanahu wa ta'ala verfeindet sind. Und mit hassen damit ist der Hass aus dem Herzen gemeint. Und mit hassen gemeint ist hauptsächlich die Taten dieser Personen. Denn grundsätzlich lieben wir alles, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Aber wir hassen das, was die Leute tun. Deswegen verabscheuen wir ihre Taten, nicht den Menschen an sich selbst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erschaffen. Wir verabscheuen keine Tiere, aber vielleicht mögen wir das eine oder andere Tier nicht aus Angst, aus Furcht oder aus Ekel. Das heißt aber nicht, dass diese Geschöpfe schlecht sind. dass diese Tiere schlecht sind. Und bei den Menschen sind es ihre Taten, ihre Absichten, das, was wir hassen. Ja, das ist das, was wir hassen. Denn wenn die eine und dieselbe Person auf einmal gute Taten tut, dann mögen wir diese Person. Und darum geht es, dass wir lieben die Taten jener Personen, die Allah lieben, und wir hassen die Taten jener Personen, die Allah subhanahu wa ta'ala hassen. Naam, und wir halten zu den Gläubigen, und wir sind nicht gut gelegen zu denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala hassen. Diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala befeindet sind, gegen ihn kämpfen, sei es durch Wort oder Tat, so lieben wir diese Person nicht. Wir halten nicht zu denen, ganz im Gegenteil, wir halten gegen sie Stand und versuchen nicht uns unsere Religion dadurch beeinträchtigen lassen. Sei es Leute, die aus Extremismus her die Religion zerstören wollen von innen, oder Leute, die aus Unwissenheit die Religion von außen herab zerstören wollen. Wallahu alam. Und dann sagt er dies, weil die Liebe und der Hass um Allahs Willen der stärkste Bund des Imans ist. Und das aus einem Hadith, der überliefert ist bei Ahmed, und Sheikh Albani hat ihn als authentisch gekennzeichnet. Also die Liebe und der Hass um Allahs Willen ist der stärkste Bund oder der stärkste Seil, der stärkste Bund, das stärkste, was man eigentlich an Glauben haben kann. Weil das beinhaltet ja alles. Du liebst für Allah, du hast für Allah, das heißt, du lebst für Allah, du stirbst für Allah, alles ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Bund ist der stärkste Bund für Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, wallahu alam, das war bezüglich der Frage 6. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, die ihn lieben und die er liebt, und uns bewahren von jenen, die ihn hassen und die er hasst. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.